Erster Jona war sehr unzufrieden. Er wurde sehr wütend. Zweiter, er betete zu Gott, das habe ich schon zu Hause gedacht. Ich wusste, dass du ein guter und geduldiger Gott bist. Du willst die Menschen nicht bestrafen. Dritter Gott, bitte lass mich jetzt sterben. Es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Vierter Gott fragte, hast du einen guten Grund für deine Wut? Fünfter Jona ging aus der Stadt hinaus nach Osten. Er baute sich dort eine kleine Hütte und saß im Schatten. Er wollte sehen, was mit der Stadt passiert. Sechster Gott ließ eine große Pflanze wachsen. Sie gab Jona Schatten und half ihm gegen seine schlechte Laune. Jona freute sich sehr über die Pflanze. Siebter, am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der Wurm biss die Pflanze und sie starb. Achter, die Sonne ging auf und Gott schickte einen heißen Wind. Jona wurde sehr schwach und wollte sterben. Er sagte, es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Neunter Gott fragte Jona, bist du zu Recht wütend wegen der Pflanze? Jona antwortete, ja, ich bin sehr wütend und möchte sterben. Zehnter Gott sagte, du hast Mitleid mit der Pflanze. Aber du hast sie nicht gepflanzt oder gepflegt. Sie kam in einer Nacht und starb in einer Nacht. Elfter, in Ninive leben mehr als 120.000 Menschen. Sie wissen nicht, was richtig oder falsch ist. Soll ich kein Mitleid mit dieser Stadt und den Tieren haben?